Der Unbesiegte. Manuel Garcia stieg die Treppe zu Don Miguel Retanas Büro hinauf. Er stellte seinen Handkoffer hin und klopfte an die Tür. Niemand antwortete. Manuel spürte draußen auf dem Gang, dass jemand im Zimmer war. Er spürte es durch die Tür. »Retana«, sagte er und lauschte. Niemand antwortete. »Bestimmt ist er drin«, dachte Manuel. »Retana«, sagte er und schlug gegen die Tür. »Wer ist da?«, sagte jemand im Büro. »Ich, Manolo«, sagte Manuel. »Was willst du?«, fragte die Stimme. »Ich will Arbeit«, sagte Manuel. Etwas in der Tür schnappte mehrere Male, dann sprang sie auf. Manuel ging mit seinem Handkoffer hinein. Ein kleiner Mann saß hinter einem Schreibtisch am anderen Ende des Zimmers. Über seinem Kopf hing ein Stierkopf, den ein Madrider Tierausstopfer präpariert hatte. An den Wänden hingen gerahmte Fotografien und Stierkampfplakate. Der kleine Mann saß da und sah Manuel an. »Ich dachte, sie hätten dich getötet«, sagte er. Manuel klopfte abergläubisch mit den Knöcheln gegen die Tischplatte. Der kleine Mann saß da und sah ihn über den Schreibtisch hinweg an. »Wie viele Corridas hast du in diesem Jahr gehabt?«, fragte Retana. »Eine«, antwortete er. »Nur die eine?«, fragte der kleine Mann. »Das ist alles.« »Ich habe davon in der Zeitung gelesen«, sagte Retana. Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück und sah Manuel an. Manuel sah hinauf zu dem ausgestopften Stierkopf. Er hatte ihn schon oft gesehen. Er hatte ein gewisses Familieninteresse für ihn. Er hatte seinen Bruder, den Vielversprechenden, vor etwa 9 Jahren getötet. Manuel erinnerte sich an den Tag. Auf dem eichenen Brett, auf dem der Stierkopf aufmontiert war, befand sich ein Messingschild. Manuel konnte es nicht lesen, aber er glaubte, dass es zur Erinnerung an seinen Bruder da war. Ja, er war ein guter Junge gewesen. Die Inschrift lautete: Der Stier Mario Posa, des Herzogs von Veragua, der für 7 Caballos 9 Varas entgegennahm und am 27. April 1909 den Tod von Antonio Garcia Novillero verursachte. Retana sah, wie er den ausgestopften Stierkopf betrachtete. »Mit dem, was mir der Herzog für Sonntag geschickt hat, gibt sicher Skandal«, sagte er. »Sie sind alle schwach auf den Beinen. Was sagt man denn im Café über Sie?« »Ich weiß nicht«, sagte Manuel. »Ich bin gerade erst angekommen.« »Ach ja«, sagte Retana, »du hast ja noch deinen Handkoffer bei dir.« Er sah Manuel an und lehnte sich hinter seinen großen Schreibtisch zurück. »Setz dich und nimm die Mütze ab«, sagte er. Manuel setzte sich. Ohne Mütze sah sein Gesicht verändert aus. Er sah blass aus und die Coleta, die er nach vorn gesteckt hatte, so dass sie unter der Kappe nicht hervorsah, gab ihm ein seltsames Aussehen. »Du siehst nicht gut aus«, sagte Retana. »Ich komme gerade aus dem Krankenhaus«, sagte Manuel. »Ich habe gehört, dass sie dir ein Bein amputiert haben«, sagte Retana. »Nein«, sagte Manuel, »es ist wieder geheilt.« Retana lehnte sich über den Schreibtisch und schob Manuel einen hölzernen Kasten mit Zigaretten hin. »Nimm eine Zigarette«, sagte er. »Danke.« Manuel zündete sie an. »Rauchst du?«, sagte er und reichte Retana das Streichholz. »Nein«, winkte Retana ab, »ich rauche nie.« Retana beobachtete ihn beim Rauchen. »Warum suchst du dir nicht eine Stellung und arbeitest?«, sagte er. »Ich will nicht arbeiten«, sagte Manuel, »ich bin Stierkämpfer.« »Stierkämpfer? Gibt es überhaupt nicht mehr«, sagte Retana. »Ich bin ein Stierkämpfer«, sagte Manuel. »Ja, während du drinnen bist«, sagte Retana. Manuel lachte. Retana saß da, sagte nichts und sah Manuel an. »Ich kann dich bei einer Nachtvorstellung unterbringen, wenn du willst«, bot Retana ihm an. »Wann?«, fragte Manuel. »Morgen Abend.« »Ich mag nicht gern für irgendwen einspringen«, sagte Manuel. Auf die Art waren sie alle umgekommen. Auf die Art war Salvador umgekommen. Er klopfte mit den Knöcheln gegen den Tisch. »Sonst hab ich nichts«, sagte Retana. »Warum bringst du mich nicht nächste Woche raus?«, schlug Manuel vor. »Du ziehst nicht«, sagte Retana. »Sie wollen immer nur Litri und Rovito und La Torre. Die Jungen sind gut.« »Sie würden kommen, um zu sehen, wie ich's schaffe«, sagte Manuel hoffnungsvoll. »Nein, sie denken gar nicht daran. Kein Mensch weiß mehr, wer du bist.« »Ich bin jetzt gut in Form«, sagte Manuel. »Wenn du willst, bringe ich dich morgen Abend raus«, sagte Retana. »Du kannst mit dem jungen Hernandez arbeiten und nach den Chalots zwei Novillos töten.« »Wessen Novillos?«, fragte Manuel. »Das weiß ich nicht. Was sie gerade in den Corrals haben. Was die Tierärzte am Tag nicht durchlassen.« »Ich mag nicht gern einspringen«, sagte Manuel. »Ganz wie du willst«, sagte Retana. Er beugte sich über seine Papiere. Es interessierte ihn nicht weiter. Die Anteilnahme, die Manuel in Erinnerung an frühere Zeiten einen Augenblick in ihm geweckt hatte, war weg. Er würde ihn gern als Ersatz für Larita nehmen, weil er billig zu haben war. Er konnte auch andere billig bekommen. Er würde ihm aber auch gern helfen. Schließlich hat er ihm die Chance gegeben. Jetzt war es seine Sache. »Wie viel bekomme ich?«, sagte Manuel. Er spielte noch mit dem Gedanken abzulehnen, aber er wusste, dass er nicht ablehnen konnte. 250 Peseten«, sagte Retana. Er hatte an 500 gedacht, aber als er den Mund aufmachte, sagte er 250. »Villalta zahlst du 7000«, sagte Manuel. »Du bist nicht Villalta«, sagte Retana. »Das weiß ich«, sagte Manuel. »Der zieht Manolo«, sagte Retana erklärend. »Sicher«, sagte Manuel. Er stand auf. »Gib mir 300, Retana.« »Schön«, willigte Retana ein. Er langte in die Schublade nach einem Stück Papier. »Kann ich 50 jetzt haben?«, fragte Manuel. »Sicher«, sagte Retana. Er entnahm seiner Brieftasche eine 50-Pesetennote und legte sie flach ausgebreitet auf den Tisch. Manuel nahm sie und steckte sie in die Tasche. »Wie ist es mit einer Quadrilla?«, fragte er. »Du kriegst die Jungs, die immer nachts für mich arbeiten«, sagte Retana. »Die sind ganz ordentlich.« »Und wie sind die Picadores?«, fragte Manuel. »Die taugen nicht viel«, gab Retana zu. »Ich brauche aber einen anständigen Pik«, sagte Manuel. »Dann besorg ihn dir«, sagte Retana. »Geh und besorg dir einen.« »Doch nicht davon«, sagte Manuel. »Von 60 Duros kann ich nicht auch noch eine Quadrilla bezahlen.« Retana sagte nichts, sondern sah Manuel über seinen großen Schreibtisch hinweg an. »Du weißt, dass ich einen guten Pik brauche«, sagte Manuel. Retana sagte nichts, sondern sah Manuel aus weiter Ferne an. »Das ist nicht recht«, sagte Manuel. Retana musterte ihn immer noch, während er sich in seinen Stuhl zurücklehnte, musterte ihn aus weiter, weiter Ferne. »Es sind die Piks, die wir immer haben«, meinte er. »Ich weiß«, sagte Manuel. »Ich kenne deine Piks.« Retana lächelte nicht. Manuel wusste, es war nichts weiter zu wollen. »Ich möchte doch nur eine faire Chance«, sagte Manuel erklärend. »Wenn ich rauskomme, will ich doch meine Stöße auf den Stier berechnen können. Man braucht nur einen guten Picador.« Er sprach zu einem Mann, der nicht mehr zuhörte. »Wenn du Extras willst«, sagte Retana, »dann bitte. Die übliche Quadrilla ist da. Du kannst dir so viel eigene Piks mitbringen, wie du willst. Die Charlottada ist um 22.30 Uhr zu Ende.« »Gut«, sagte Manuel, »wenn das dein Standpunkt ist, das ist mein Standpunkt«, sagte Retana. »Dann sehe ich dich also morgen Abend«, sagte Manuel. »Ich bin dort«, sagte Retana. Manuel nahm seinen Handkoffer und ging hinaus. »Mach die Tür zu«, rief Retana. Manuel blickte zurück. Retana saß vornübergebeugt und blätterte in seinen Papieren. Manuel zog die Tür zu, bis sie einschnappte. Er ging die Treppe hinunter und durch die Tür hinaus in die heiße Helligkeit der Straße. Es war sehr heiß auf der Straße, und das Licht auf den weißen Häusern stach ihm plötzlich und grell in die Augen. Er ging auf der Schattenseite der Straße der Puerta del Sol zu. Er fühlte den Schatten körperlich und kühl wie fließendes Wasser. Die Hitze kam plötzlich, wenn er eine Seitenstraße überquerte. Unter all den Leuten, an denen er vorüberkam, sah Manuel keinen, den er kannte. Kurz vor der Puerta del Sol ging er in ein Café. In dem Café war es still. Ein paar Männer saßen an Tischen gegen die Wand gelehnt. An einem Tisch spielten vier Männer Karten. Die meisten Männer saßen rauchend an der Wand und hatten leere Kaffeetassen und Likörgläser auf den Tischen vor sich. Manuel ging durch den langen Raum hindurch in ein kleines Hinterzimmer. Ein Mann saß schlafend an einem Tisch in der Ecke. Manuel setzte sich an einen der Tische. Ein Kellner kam herein und stellte sich neben Manuels Tisch. »Haben Sie Zurito gesehen?« fragte ihn Manuel. »Ah, er war vor Tisch hier«, antwortete der Kellner. »Vor fünf wird er aber nicht zurück sein.« »Bringen Sie mir Kaffee und Milch und einen Schluck von dem Gewöhnlichen«, sagte Manuel. Der Kellner kam ins Zimmer zurück und trug ein Tablett mit einer großen Kaffeetasse und einem Likörglas. In der linken Hand hielt er eine Cognacflasche. Er setzte alles mit einem Schwung auf den Tisch und ein Junge, der mit hereingekommen war, goss aus zwei blanken Schnauzkannen mit langen Griffen Kaffee und Milch in seine Tasse. Manuel nahm seine Mütze ab und der Kellner bemerkte das nach vorn gesteckte Zöpfchen auf seinem Kopf. Er zwinkerte dem Jungen zu, während er den Cognac in ein kleines Glas neben Manuels Kaffeetasse goss. Der Junge sah neugierig auf Manuels bleiches Gesicht. »Kämpfen Sie hier?« fragte der Kellner und korkte die Flasche zu. »Ja«, sagte Manuel, »morgen.« Der Kellner stand da und hielt die Flasche gegen seine Hüfte gestemmt. »Mit den Charlie Chaplins?« fragte er. Der Junge sah verlegen beiseite. »Nein, mit den richtigen.« »Ich dachte, man würde Chavez und Hernandez herausbringen«, sagte der Kellner. »Nein, mich und noch einen.« »Wen? Chavez oder Hernandez?« »Ich glaube, Hernandez.« »Was ist denn mit Chavez los?« »Ist verwundet worden.« »Wo haben Sie denn das her?« »Von Retana.« »Hey! Loi!« rief der Kellner ins Nebenzimmer. »Chavez ist Cogida!« Manuel hatte die Zuckerstücke ausgewickelt und ließ sie in den Kaffee fallen. Er rührte um und trank ihn hinunter, süß, heiß und wärmend in seinem leeren Magen. Er goss auch den Cognac hinunter. »Geben Sie mir noch einen von dem da«, sagte er zu dem Kellner. Der Kellner entkorkte die Flasche und goss das Glas voll, wobei er noch ein Glas voll in die Untertasse überlaufen ließ. Ein zweiter Kellner hatte sich vor dem Tisch eingefunden, der Junge war fort. »Ist Chavez schwer verwundet?« fragte der zweite Kellner Manuel. »Ich weiß nicht«, sagte Manuel. »Retana hat nichts gesagt.« »Der kümmert sich ein Dreck darum«, sagte der große Kellner. Manuel hatte ihn vorher nicht gesehen, er war wohl gerade hereingekommen. »Wenn Sie mit Retana gut stehen, sind Sie hier ein gemachter Mann«, sagte der große Kellner. »Wenn Sie nicht mit ihm gut stehen, können Sie genauso gut gehen und sich eine Kugel vor den Kopf schießen.« »Du hast recht«, sagte der Kellner, der gerade hereingekommen war. »Du hast ganz recht. Und ob ich recht habe«, sagte der lange Kellner, »ich weiß schon, was ich sage, wenn ich von dem Vogel rede.« »Sieh mal, wie er sich gegen Villalta benommen hat«, sagte der erste Kellner. »Und damit hat sich's nicht etwa«, sagte der Lange. »Sieh dir an, wie er sich gegen Marcial Lalanda benommen hat und wie er sich gegen Nacional benommen hat.« »Du hast recht, mein Junge«, pflichtete der kleine Kellner bei. Manuel sah sie an, wie sie da vor seinem Tisch standen und sich unterhielten. Er hatte seinen zweiten Cognac getrunken. Sie hatten ihn vergessen. Sie interessierten sich nicht für ihn. »Seht euch mal die ganze Hammelherde an«, fuhr der lange Kellner fort. »Habt ihr mal diesen Nacional Dos gesehen?« »Ich habe ihn vielleicht nicht letzten Sonntag gesehen«, sagte der erste Kellner. »Die reine Giraffe«, sagte der kleine Kellner. »Was habe ich euch gesagt?« sagte der lange Kellner. »Das sind Retana seine Jungs.« »Eda, gib mir noch einen Schluck davon«, sagte Manuel. Er hatte den Cognac, den der Kellner in die Untertasse übergegossen hatte, in sein Glas gekippt und getrunken, während sie sich unterhielten. Der erste Kellner goss ihm mechanisch das Glas voll und dann gingen die drei schwatzend aus dem Zimmer. Der Mann hinten in der Ecke schlief immer noch. Beim Einatmen schnarchte er leise. Sein Kopf lehnte gegen die Wand. Manuel trank seinen Cognac. Auch er fühlte sich schläfrig. Es war zu heiß, um in die Stadt zu gehen. Außerdem hatte er dort nichts zu tun. Er wollte Zurito sprechen. Während er wartete, wollte er ein bisschen schlafen. Er stieß gegen seinen Handkoffer unter dem Tisch, um sich zu vergewissern, dass er da war. Vielleicht war es besser, man stellte ihn unter die Bank, gegen die Wand. Er bückte sich und schob ihn darunter. Dann beugte er sich über den Tisch und schlief ein. Als er erwachte, saß ihm jemand am Tisch gegenüber. Es war ein großer Mann mit einem schwermütigen braunen Gesicht wie ein Indianer. Er saß schon eine ganze Weile dort. Er hatte dem Kellner abgewinkt und saß da und las die Zeitung und sah gelegentlich auf Manuel herunter, der mit dem Kopf auf dem Tisch schlief. Er las mühselig seine Zeitung und formte die Worte beim Lesen mit den Lippen. Als es ihn ermüdete, betrachtete er Manuel. Er saß schwerfällig auf seinem Stuhl. Sein schwarzer Cordovanerhut war nach vorn gerutscht. Manuel richtete sich auf und sah ihn an. »Hallo, Zurito«, sagte er. »Hallo, mein Junge«, sagte der große Mann. »Ich hab geschlafen.« Manuel rieb sich die Stirn mit dem Rücken seiner Faust. »Das scheint mir beinahe so.« »Und, wie geht's?« »Gut. Und wie geht's bei dir?« »Nicht so gut.« Sie schwiegen beide. Zurito, der Picador, betrachtete Manuels weißes Gesicht. Manuel sah auf die riesigen Hände des Picadors, die die Zeitung zusammenlegten, um sie in die Tasche zu stecken. »Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Manos«, sagte Manuel. »Manos Duros«, harte Hand, war Zuritos Spitzname. Er konnte ihn selbst nie hören, ohne an seine riesigen Hände zu denken. Er streckte sie verlegen auf dem Tisch aus. »Komm, wir trinken was«, sagte er. »Gewiss doch«, sagte Manuel. Der Kellner kam und ging und kam wieder. Als er aus dem Zimmer hinausging, sah er sich nach den beiden Männern am Tisch um. »Was ist los, Manolo?« Zurito stellte sein Glas hin. »Würdest du wohl morgen Abend 2 Stiere für mich piken?«, fragte Manuel und sah Zurito über den Tisch an. »Nein«, sagte Zurito, »ich pieke nicht.« Manuel sah hinunter auf sein Glas. Die Antwort hatte er erwartet. Da hatte er sie. Tja, da hatte er sie. »Es tut mir leid, Manolo, aber ich pieke nicht.« Zurito sah auf seine Hände. »Schon gut«, sagte Manuel. »Ich bin zu alt«, sagte Zurito. »Ich hab dich nur gefragt«, sagte Manuel. »Ist es die Abendvorstellung morgen?« »Ja. Weißt du, ich dachte, wenn ich nur einen guten Pik hätte, könnte ich's schaffen.« »Wie viel kriegst du denn?« 300 Peseten.« »Ich bekomme mehr als das fürs Piken.« »Ich weiß«, sagte Manuel. »Ich hatte kein Recht, dich darum zu bitten.« »Warum machst du's denn immer weiter?«, fragte Zurito. »Warum schneidest du dir denn nicht die Coleta ab, Manolo?« »Ich weiß nicht«, sagte Manuel. »Du bist doch beinahe so alt wie ich«, sagte Zurito. »Ich weiß nicht«, sagte Manuel. »Ich muss es weitermachen. Wenn ich's schaffe, eine Chance zu kriegen, mehr will ich gar nicht. Ich muss dabei bleiben, Manos.« »Nein, du musst nicht.« »Doch, ich muss. Ich hab versucht, es zu lassen.« »Ich weiß, wie dir dabei zumute ist. Aber es ist nicht richtig. Du solltest es aufgeben und bleiben lassen.« »Ich kann nicht. Außerdem war ich neulich wirklich gut.« Zurito sah ihm ins Gesicht. »Du warst doch im Krankenhaus.« »Aber ich war ganz groß, als ich verwundet wurde.« Zurito sagte nichts. Er kippte den Cognac aus der Untertasse in sein Glas. »Die Zeitungen schrieben, man hätte nie eine bessere Faena gesehen«, sagte Manuel. Zurito sah ihn an. »Weißt du, wenn ich erst mal loslege, dann bin ich richtig gut.« »Du bist zu alt«, sagte der Picador. »Nein«, sagte Manuel, »du bist 10 Jahre älter als ich.« »Bei mir ist das was anderes.« »Ich bin nicht so alt«, sagte Manuel. Sie saßen schweigend da. Manuel beobachtete das Gesicht des Picadors. »Ich war in großer Form, bis ich verwundet wurde«, brachte Manuel vor. »Du hättest mich sehen sollen, Manos«, sagte Manuel vorwurfsvoll. »Ich will dich nicht sehen«, sagte Zurito. »Es macht mich nervös.« Du hast mich in letzter Zeit nicht gesehen. Ich habe dich oft genug gesehen. Zurito sah Manuel an und vermied seinen Blick. Du solltest es aufgeben, Manolo. Ich kann nicht, sagte Manuel. Was ich dir sage. Ich bin jetzt gut in Form. Zurito beugte sich nach vorn, die Hände auf dem Tisch. Hör mal zu. Ich werde morgen für dich pieken. Und wenn du morgen Abend nicht ganz groß bist, dann hörst du auf. Hast du verstanden? Wirst du das tun? Sicher. Zurito lehnte sich erleichtert zurück. Du musst aufhören, sagte er. Keine Fisimatenten. Du musst deine Coleta abschneiden. Ich werde nicht aufzuhören brauchen, sagte Manuel. Pass nur auf. Ich hab das Zeug dazu. Zurito stand auf. Das Hin- und Hergerede hatte ihn ermüdet. Du musst aufhören, sagte er. Ich werde dir selbst die Coleta abschneiden. Das wirst du nicht, sagte Manuel. Dazu wird's nicht kommen. Zurito rief den Kellner. Komm, sagte Zurito, komm mit nach Hause. Manuel langte unter den Sitz nach seinem Handkoffer. Er war glücklich. Er wusste, Zurito würde für ihn pieken. Er war der beste Picador auf der Welt. Jetzt war alles einfach. Komm mit nach Hause, wir wollen essen, sagte Zurito. Manuel stand im Patio de Caballos und wartete auf das Ende der Charlie Chaplin-Nummer. Zurito stand neben ihm. Wo sie standen, war es dunkel. Das hohe Tor, das in die Arena führte, war geschlossen. Über sich hörten sie brüllendes Gelächter und dann noch einmal brüllendes Gelächter. Dann trat Stille ein. Manuel mochte den Stallgeruch um den Patio de Caballos. Es roch gut im Dunkeln. Aus der Arena erklang erneutes Geschrei und dann Beifall, nicht enden wollender Beifall. »Hast du die Kerle mal gesehen?« fragte Zurito, der groß und ragend in der Dunkelheit neben Manuel stand. »Nein«, sagte Manuel. »Sie sind schon sehr komisch«, sagte Zurito. Er lächelte in der Dunkelheit vor sich hin. Das hohe, festschließende Doppeltor, das in die Arena führte, flog auf, und Manuel sah die Arena im grellen Licht der Bogenlampen und die Plaza, ganz im Dunkel, hoch ansteigend. Um den Rand der Arena liefen zwei Männer, die wie Landstreicher angezogen waren und verbeugten sich, und hinter ihnen ein Dritter in der Uniform eines Hotelboys, der sich bückte und die Hüte und Stöcke, die in den Sand hinuntergeworfen worden waren, aufsammelte und hoch hinauf in die Dunkelheit zurückschleuderte. Das elektrische Licht flammte im Patio auf. »Ich werde auf eines von den Ponys klettern, während du die Jungen zusammentrommelst«, sagte Zurito. Hinter ihnen hörte man das Geklingel der Maultiere, die in die Arena trabten und vor den toten Stier gespannt wurden. Die Leute der Quadrilla, die der Burleske vom Gang zwischen der Barrera und den Sitzen aus zugesehen hatten, schlenderten zurück und standen schwatzend in einer Gruppe unter dem elektrischen Licht im Patio. Ein gut aussehender Junge in silberorangenem Anzug kam auf Manuel zu und lächelte. »Ich bin Hernandez«, sagte er und streckte ihm die Hand entgegen. Manuel schüttelte sie. »Heute Abend haben wir Elefanten«, sagte der Junge munter. »Ja, große mit Hörnern«, stimmte Manuel zu. »Du hast's am schlimmsten getroffen«, sagte der Junge. »Das macht nichts«, sagte Manuel. »Je größer sie sind, umso mehr Fleisch gibt's für die Armen.« »Wo hast du denn das her?«, grinste Hernandez. »Das ist uralt«, sagte Manuel. »Stell mal deine Quadrille auf, damit ich sehen kann, was ich habe.« »Es sind ein paar gute Jungs darunter«, sagte Hernandez. Er war sehr aufgeräumt. Er hatte schon zweimal in Nachtvorstellungen mitgemacht und fing an, in Madrid ein Publikum zu haben. Er freute sich, dass der Kampf in ein paar Minuten losgehen sollte. »Wo sind die Peaks?«, fragte Manuel. »Die sind hinten in den Corrals und zanken sich um die schönsten Pferde«, grinste Hernandez. Die Maultiere jagten durch das Tor herein, die Peitschen knallten, die Schellen klingelten, und der junge Stier pflügte eine Furche in den Sand. Sobald der Stier durch war, formierten sie sich zum Paseo. Manuel und Hernandez standen an der Spitze. Die Jungens von der Quadrilla kamen hinterher, die schweren Capas über den Arm geschlagen. Zum Schluss kamen die vier Picadores zu Pferd. Sie hielten ihre mit Stahlspitzen versehenen Lanzen senkrecht im Halbdunkel der Corrals. »Es ist kein Wunder, dass uns Retana nicht genug Licht spendiert hat, um die Pferde sehen zu können«, sagte ein Picador. »Er weiß, dass uns wohler ist, wenn wir diese Schindmähre nicht zu genau sehen«, antwortete ein anderer Pik. »Bei meinem Gaul komme ich beinahe mit den Füßen auf die Erde«, sagte der erste Picador. »Na, immerhin sind's Pferde.« »Gewiss doch, Pferde sind's.« Sie schwatzten, während sie auf ihren mageren Pferden in der Dunkelheit saßen. Zurito sagte nichts. Er hatte das einzige anständige Pferd. Er hatte es in den Corrals auf seine Wendigkeit hin ausprobiert und es hatte gut auf Trense und Sporen reagiert. Er hatte ihm die Binde vom rechten Auge genommen und ihm die Riemen durchschnitten, mit denen man die Ohren am Ansatz fest zugebunden hatte. Es war ein gutes, solides Pferd, fest auf den Beinen. Das war alles, was er brauchte. Er hatte vor, es die ganze Corrida hindurch zu reiten. Er hatte bereits, seit er aufgestiegen war und im Halbdunkel in dem großen, gepolsterten Sattel saß und auf den Paseo wartete, seinen ganzen Part in der Corrida in Gedanken durchgeführt. Die anderen Picadores um ihn herum unterhielten sich weiter. Er hörte sie nicht. Die zwei Matadores standen zusammen, vor ihnen drei Peones, die die Capas auf die gleiche Art um den linken Arm geschlungen hatten. Manuel beschäftigte sich in Gedanken mit den drei Jungens hinter ihm. Alle drei waren Madrilenos, wie Hernandez, Jungens von ungefähr 19. Der eine von ihnen, ein Zigeuner, ernsthaft, hochmütig, mit dunklem Gesicht, gefiel ihm. Er drehte sich um. »Wie heißt du, mein Junge?« fragte er den Zigeuner. »Fuentes«, sagte der Zigeuner. »Das ist ein guter Name«, sagte Manuel. Der Zigeuner lächelte und ließ dabei seine Zähne sehen. »Nimm den Stier an, wenn er rauskommt, und lass ihn ein bisschen laufen«, sagte Manuel. »Gut«, sagte der Zigeuner. Sein Gesicht war ernst. Er fing an, darüber nachzudenken, was er tatsächlich tun würde. »Jetzt geht's los«, sagte Manuel zu Hernandez. »Schön, gehen wir.« Mit erhobenem Haupt, im Takt der Musik, ihren rechten Arm frei schwingend, traten sie heraus und durchquerten unterm Bogenlicht die mit Sand bestreute Arena. Hinter ihnen entfalteten sich die Cadrillas, ritten die Picadores, dahinter kam das Stierkampfpersonal und die Maultiere mit klingenden Schellen. Die Menge jubelte Hernandez zu, als sie durch die Arena marschierten. Sie blickten arrogant geradeaus, als sie im Takt vorbeimarschierten. Sie verbeugten sich vor dem Präsidenten, dann löste sich die Prozession in ihre einzelnen Teile auf. Die Stierkämpfer gingen hinüber an die Barrera und tauschten ihre schweren Mäntel gegen leichte Kampfkappas ein. Die Maultiere trotteten hinaus. Die Picadores sprengten im Galopp um die Arena und zwei ritten durch das Tor, durch das sie hereingekommen waren, hinaus. Die Diener fegten den Sand glatt. Manuel trank ein Glas Wasser, das einer von Retanas Leuten, der als sein Manager und Degenbewahrer fungierte, ihm reichte. Hernandez, der mit seinem eigenen Manager gesprochen hatte, kam auf ihn zu. »Du hattest eine Menge Beifall, mein Junge«, beglückwünschte ihn Manuel. »Sie mögen mich«, sagte Hernandez strahlend. »Wie war der Paseo?«, fragte Manuel Retanas Angestellten. »Wie eine Hochzeit«, sagte der Mann, »fabelhaft. Ihr kamt raus wie Joselito und Belmonte.« Zurito ritt vorüber, eine massige Reiterstatue. Er nahm sein Pferd herum und stellte es mit der Nase gegen den Toril drüben an der Seite der Arena, dort, wo der Stier herauskommen musste. Es war ungewohnt für ihn unter dem Bogenlicht. In der heißen Nachmittagssonne piekte er für schweres Geld. Diese ganze Bogenlichtgeschichte mochte er nicht. Er wünschte, dass sie anfangen würden. Manuel ging zu ihm heran. »Pik ihn, Manus«, sagte er. »Servier ihn mir mundgerecht.« »Ich werde ihn piken, mein Junge.« Zurito spuckte in den Sand. »Ich pik ihn so, dass er aus der Arena springt.« »Leg dich auf ihn, Manus«, sagte Manuel. »Ich werde mich auf ihn legen«, sagte Zurito. »Warum geht's denn nicht los?« »Jetzt kommt er«, sagte Manuel. Zurito saß da, hatte die Füße in den kastenförmigen Steigbügeln. Seine langen Beine in den Ledergamaschen umklammerten das Pferd. Die Zügel hielt er in der linken, die lange Pika in der rechten Hand. Seinen breitkrempigen Hut hatte er tief ins Gesicht gezogen, um seine Augen vor dem Licht zu schützen, als er das ferne Tor des Torils beobachtete. Die Ohren seines Pferdes zitterten. Zurito klopfte ihm mit der linken Hand den Hals. Das rote Tor des Torils schlug zurück, und einen Moment lang sah Zurito in den leeren Durchgang weit hinter der Arena. Dann kam der Stier herausgestürzt, rutschte auf seinen vier Beinen, als er in den Lichtkreis kam, dann griff er im Galopp an, ging weich in einen schnellen Galopp über, lautlos, bis auf das Schnauben aus weit geöffneten Nüstern, als er angriff, froh, frei zu sein, nach dem dunklen Pferch. In der ersten Sitzreihe kritzelte, leicht gelangweilt, vornübergeneigt, um auf der Zementmauer vor seinen Knien schreiben zu können, der stellvertretende Stierkampfkritiker des Heraldo. Campaniero Negro 42 kam mit 150 Kilometer Geschwindigkeit herausgeschossen, voller Triebstoff. Manuel, der gegen die Barrera lehnte und den Stier beobachtete, winkte mit der Hand, und der Zigeuner lief mit seiner Kappa, die er schleifen ließ, los. Der Stier machte im vollen Galopp eine Drehung und griff mit gesenktem Kopf und hochstehendem Schwanz die Kappa an. Der Zigeuner bewegte sich im Zickzack, und als er an ihm vorbeikam, sichtete ihn der Stier und ließ von der Kappa ab, um den Mann anzugreifen. Der Zigeuner sprintete und schwang sich in dem Augenblick über die rote Umzäunung der Barrera, als der Stier sie mit seinen Hörnern traf. Er stieß zweimal mit den Hörnern hinein und bollerte blindlings gegen das Holz. Der Kritiker des Heraldo zündete sich eine Zigarette an, schnellte das Streichholz nach dem Stier und schrieb dann in sein Notizbuch: Groß, mit genügend Hörnern, um die zahlenden Kunden zu befriedigen, zeigte Campaniero Neigung, in das Gebiet der Stierkämpfer überzugreifen. Manuel schritt vorwärts auf dem harten Sand, als der Stier gegen die Umzäunung anbollerte. Ein kurzer Blick zeigte ihm, dass Zurito seinen Schimmel dicht an die Barrera ritt, ungefähr um ein Viertel des Arenarundes nach links. Manuel hielt die Kappa dicht vor sich, eine Falte in jeder Hand, und rief dem Stier zu: »Wow! Wow!« Der Stier machte kehrt, schien, als er aufs Geratewohl angriff, gegen die Umzäunung zu streifen und stieß in die Kappa, als Manuel zur Seite trat und mit dem Angriff des Stiers auf dem Absatz drehte und die Kappa genau vor seinen Hörnern schwang. Als er den Schwung beendete, stand er dem Stier wieder gegenüber und hielt die Kappa in derselben Position dicht vor seinem Körper und drehte wieder, als der Stier von neuem angriff. Bei jeder Wendung brüllte die Menge. Viermal drehte er sich so mit dem Stier, hob die Kappa, so, dass sie sich voll aufblähte, und jedes Mal nahm er den Stier zu neuem Angriff herum. Dann, zum Schluss der fünften Drehung, hielt er die Kappa gegen seine Hüfte und drehte, so dass die Kappa wie der Rock einer Balletteuse wirbelte und wickelte den Stier um sich wie eine Schärpe, trat zur Seite und ließ den Stier direkt gegenüber von Zurito, der auf seinem Schimmel herangekommen war. Das Pferd stand wie eingerammelt mit vorgestreckten Ohren und zitternden Lefzen, und Zurito lehnte sich, den Hut tief über den Augen, vorn über. Die lange Lanze ragte vorn und hinten in spitzem Winkel unter seinem rechten Arm hervor, halb gesenkt, so dass die dreieckige eiserne Spitze gegen den Stier gerichtet war. El Heraldos Kritiker zweiter Garnitur zog mit den Augen auf dem Stier an seiner Zigarette und schrieb: Manolo, der Veteran, führte eine Reihe Passabler Veronicas durch und endete in einer sehr belmontistischen Rekorte, die ihm von den Stammgästen Beifall eintrug. Und damit kommen wir zum Tercio der Kavallerie. Zurito saß auf seinem Pferd und schätzte die Entfernung zwischen dem Stier und dem Ende seines Piks ab. Während er hinsah, riss sich der Stier zusammen und griff an, die Augen auf die Brust des Pferdes gerichtet. Als er den Kopf senkte, um hineinzustoßen, grub Zurito die Spitze seiner Pika in den schwellenden Muskelberg oberhalb der Schulter des Stiers, lehnte sein ganzes Gewicht auf den Schaft und riss mit der linken Hand den Schimmel hoch, der mit den Vorderhufen die Luft schlug, zog ihn nach rechts hinüber, als er den Stier niederzwang und unter ihm durchdrückte, so dass die Hörner unschädlich unter dem Pferdebauch vorbeiglitten und das Pferd zitternd wieder auf den Boden kam, während der Schwanz des Stiers über seine Brust streifte, als er die Kappa, die Hernandez im Boot, angriff. Hernandez lief seitwärts und zog den Stier mit der Kappa fort zum anderen Picador hinüber. Er fixierte ihn mit einer Wendung seiner Kappa, sodass er Pferd und Reiter genau gegenüberstand und trat zurück. Als der Stier das Pferd sah, griff er an. Die Lanze des Picadors glitt seinen Rücken entlang, und als der Anprall des Angriffs das Pferd in die Höhe hob, war der Picador schon halb aus dem Sattel. Er brachte sein rechtes Bein in Sicherheit, als er mit der Lanze sein Ziel verfehlt hatte, und ließ sich nach links fallen, um das Pferd zwischen sich und den Stier zu bringen. Das hochgehobene und aufgespießte Pferd brach zusammen, und der Stier stieß in es hinein. Der Picador stieß mit seinen Stiefeln gegen das Pferd, so dass er frei kam und wartete, dass man ihn aufhob, wegschleppte und wieder auf die Füße stellte. Manuel ließ den Stier in das gefallene Pferd hineinstoßen. Er hatte keine Eile. Der Picador war in Sicherheit. Außerdem tat es einem solchen Picador gut, wenn er ein bisschen Angst ausstand. Der würde sich das nächste Mal länger halten, scheiß Pix. Er sah über den Sand hinweg auf Zurito, der wartend auf seinem reglosen Pferd nur wenig von der Barrera entfernt hielt. »Wuh«, rief er den Stier an. »Tomar«, und hielt die Kappa in beiden Händen, um seinen Blick auf sie zu ziehen. Der Stier löste sich von dem Pferd und griff die Kappa an, und Manuel lief seitwärts, hielt die Kappa auseinandergespreizt, stoppte, drehte auf den Hacken und brachte den Stier scharf herum, so dass er Zurito genau gegenüberstand. Campanero streckte für den Tod einer Rosinante ein paar Barras ein, mit Hernandez und Manolo bei den Quites, schrieb der Heraldo-Kritiker. Er drängte gegen das Eisen und zeigte deutlich, dass er kein Pferdeliebhaber war. Zurito, der Veteran, erweckte einige seiner alten Künste mit der Lanze wieder zum Leben. Bemerkenswert. Die Suertes, Ole! Ole! Schrie der Mann, der neben ihm saß. Der Schrei verlor sich in dem Gebrüll der Menge und er schlug dem Kritiker auf die Schulter. Der Kritiker blickte auf und sah Zurito sich direkt unter ihm weit über sein Pferd hinauslehnen. Die Länge der Pika ragte in einem spitzen Winkel unter seiner Achselhöhle hervor. Er hielt die Pika fast am oberen Ende, lehnte sein ganzes Gewicht darauf, hielt den Stier ab, den Stier, der drängte und stieß, um an das Pferd heranzukommen, und Zurito, hoch über ihm, hielt ihn ab und drehte langsam das Pferd gegen den Druck, so dass es schließlich klar kam. Zurito spürte den Augenblick, in dem das Pferd aus dem Bereich des Stiers heraus war und der Stier vorbeikommen konnte, und lockerte die unerbittliche Stahlklammer seines Widerstandes, und die dreieckige Stahlspitze der Pika schlitzte den massigen Schultermuskel des Stiers auf, als er sich losriss und Hernandez Kappa vor seinem Maul fand. Er griff blindlings die Kappa an, und der Junge nahm ihn in die offene Arena hinaus. Zurito saß da, klopfte seinem Pferd den Hals und sah zu, wie der Stier die Kappa angriff, die Hernandez in dem hellen Licht unter dem Gebrüll der Menge vor ihm schwenkte. »Hast du das gesehen?« sagte er zu Manuel. »Ein wahres Wunder«, sagte Manuel. »Diesmal hab ich ihn gehabt«, sagte Zurito. »Sieh ihn dir jetzt an.« Beim Abschluss eines ganz dicht vor ihm ausgeführten Manövers mit der Kappa glitt der Stier in die Knie. Er war sofort wieder hoch. Aber Manuel und Zurito sahen weit draußen in der Arena das hervorsprudelnde Blut an der schwarzen Schulter des Stiers schimmernd herunterlaufen. »Da hab ich's ihm gegeben«, sagte Zurito. »Er ist ein guter Stier«, sagte Manuel. »Wenn ich noch mal an ihn herankomme, werde ich ihn töten«, sagte Zurito. »Die werden mittendrin abblasen«, sagte Manuel. »Sieh ihn dir jetzt an«, sagte Zurito. »Ich muss darüber«, sagte Manuel und rannte auf die andere Seite der Arena zu, wo die Monos dem Stier ein Pferd am Zügel entgegenführten, es mit Gerten gegen die Beine schlugen und alle zusammen versuchten, es zu dem Stier hinzuzerren, der mit gesenktem Kopf dastand, mit den Hufen scharrte und sich nicht zum Angriff entschließen konnte. Zurito runzelte die Stirn, als er sein Pferd, jede Einzelheit beobachtend, dieser Szene zulenkte. Endlich griff der Stier an. Die Pferdeknechte liefen auf die Barrera zu, der Picador zielte zu weit nach hinten und der Stier kam unter das Pferd, hob es hoch und schleuderte es sich auf den Rücken. Zurito beobachtete. Die Monos mit ihren roten Hemden kamen herausgelaufen, um den Picador in Sicherheit zu bringen. Der Picador stand wieder auf den Füßen, fluchte und schlug mit den Armen um sich. Manuel und Hernandez standen mit den Kapas bereit und der Stier, der große schwarze Stier, ein Pferd auf dem Rücken, mit herunterbaumelnden Hufen, die Zügel in seinen Hörnern verfangen. Schwarzer Stier mit einem Pferd auf dem Rücken, kurzbeinig taumelnd, dann den Nacken wölbend und hebend, wild um sich stoßend und angreifend, um das Pferd abzuschütteln, und das Pferd glitt hinunter. Dann stürzte der Stier angreifend auf die Kapa los, die Manuel für ihn ausbreitete. Manuel fühlte, der Stier war jetzt langsamer. Er blutete stark. Die ganze Flanke glänzte von Blut. Manuel bot ihm wieder die Kapa. Da kam er, hässlich, mit aufgerissenen Augen die Kapa beobachtend. Manuel trat zur Seite, hob die Arme und fasste die Kapa vor dem Stier für die Veronika zusammen. Jetzt stand er dem Stier gegenüber. Ja, er senkte den Kopf ein wenig. Er trug ihn niedriger. Das war Zurito. Manuel schlug mit der Kapa. Da kommt er. Er trat zur Seite und machte eine zweite Veronika. Der schießt furchtbar genau los, dachte er. Der hat genug gekämpft, deshalb passt er jetzt so genau auf. Jetzt jagt er, hat mich aufs Korn genommen. Aber ich gebe ihm immer die Kapa. Er schwenkte die Kappe dem Stier entgegen, da kommt er, er trat zur Seite. Furchtbar nah dieses Mal. So nah dran will ich nicht arbeiten. Der Saum der Kappe war nass von Blut, wo sie über den Rücken des vorbeikommenden Stiers gestreift war. Schön, dies hier ist die letzte. Manuel stand dem Stier gegenüber, bei jedem Angriff hatte er sich mit ihm gedreht und ihm die Kappe mit beiden Händen geboten. Der Stier sah ihn an. Mit wachsamen Augen, die Hörner gerade ausgerichtet, sah der Stier ihn beobachtend an. »Wuh«, rief Manuel. »Toro!« Er lehnte sich zurück und schwang die Kappa vorwärts. Da kommt er. Er trat zur Seite, schwang die Kappa hinter sich und drehte, sodass der Stier der wirbelnden Kappa folgte und dann plötzlich nichts vor sich fand, durch den Ausfall fixiert, durch die Kappa in Bann gehalten. Manuel schwenkte die Kappa mit einer Hand unter seinem Maul, um zu zeigen, dass der Stier fixiert war, und ging davon. Es gab keinen Beifall. Manuel ging über den Sand auf die Barrera zu, während Zurito aus der Arena ritt. Während Manuel mit dem Stier arbeitete, hatte die Trompete das Signal für den nächsten Teil, das Einstechen der Banderillas, gegeben. Es war nicht bis in sein Bewusstsein gedrungen. Die Monos breiteten eine Zeltbahn über die beiden toten Pferde und streuten Sägemehl um sie herum. Manuel kam an die Barrera heran, um einen Schluck Wasser zu trinken. Retanas Mann reichte ihm den schweren, porösen Krug. Fuentes, der große Zigeuner, stand da und hielt ein paar Banderillas, hielt sie dicht zusammen, schmale, rote Stäbe mit den Spitzen der Widerhaken nach außen. Er sah Manuel an. »Geh los, darüber«, sagte Manuel. Der Zigeuner trottete hinaus. Manuel setzte den Krug hin und beobachtete. Er wischte sich das Gesicht mit seinem Taschentuch ab. Der Kritiker des Heraldo langte nach der Flasche warmen Sekts, die zwischen seinen Beinen stand, trank einen Schluck und beendete den Absatz. Der ältliche Manolo errang keinen Beifall für eine gewöhnliche Serie von Lances mit der Kappa, und somit kommen wir zum dritten Teil der Pfählung. Der Stier stand immer noch fixiert, allein in der Mitte der Arena. Fuentes ging groß und aufrecht, arrogant, mit ausgespreizten Armen auf ihn zu. Zwischen den Fingern jeder Hand hielt er je einen der dünnen roten Stäbe mit gerade ausgerichteter Spitze. Fuentes schritt vorwärts. Hinter ihm seitlich war ein Peon mit einer Kappa. Der Stier erblickte ihn und war nicht länger fixiert. Seine Augen beobachteten Fuentes, der jetzt stillstand. Jetzt lehnte er sich zurück und rief ihn an. Fuentes zuckte mit den beiden Banderillas und das Licht auf den Stahlspitzen zog den Blick des Stiers auf sich. Sein Schwanz ging hoch und er griff an. Er stürmte geradeaus, die Augen auf dem Mann. Fuentes stand still, lehnte sich zurück. Die Banderillas wiesen vorwärts. Als der Stier den Kopf senkte, um zuzustoßen, lehnte sich Fuentes nach hinten über, seine Arme kamen zusammen, bewegten sich aufwärts. Seine beiden Hände berührten einander, die Banderillas, zwei abfallende rote Linien, und sich vorwärts lehnend stieß er die Spitzen dem Stier in die Schulter, lehnte sich weit hinein über die Hörner des Stiers und drehte sich an den zwei aufrecht stehenden Stäben mit fest zusammengeschlossenen Füßen, den Körper nach einer Seite gebogen, um den Stier vorbeizulassen. »Olle!« schrie die Menge. Der Stier stieß wild zu, sprang wie eine Forelle mit allen vier Füßen in die Luft. Die roten Schäfte der Banderillas schleuderten hin und her, als er sprang. Manuel, der an der Barrera stand, nahm wahr, dass er immer nach rechts stieß. »Sag ihm, dass er das nächste Paar rechts reingibt«, sagte er zu dem Jungen, der gerade mit neun Banderillas zu Fuentes hinausrannte. Eine schwere Hand fiel auf seine Schulter. Es war Zurito. »Wie ist dir denn, mein Junge?« fragte er. Manuel beobachtete den Stier. Zurito beugte sich über die Barrera und legte das Gewicht seines Körpers auf seine Arme. Manuel wandte sich ihm zu. »Du bist gut in Form«, sagte Zurito. Manuel schüttelte den Kopf. Er hatte bis zum nächsten Drittel nichts zu tun. Der Zigeuner war ausgezeichnet mit den Banderillas. Er würde den Stier im nächsten Drittel in der richtigen Verfassung finden. Es war ein guter Stier. Bis jetzt war alles einfach gewesen. Er machte sich einzig um die Endgeschichte mit dem Degen Sorgen. Er machte sich eigentlich keine Sorgen. Er dachte nicht einmal daran. Als er so dastand, hatte er ein lastendes Gefühl von Vorahnung. Er sah zu dem Stier hinüber und plante seine Faena, die Arbeit mit dem roten Tuch, die den Stier mürbe und fertig machen sollte. Der Zigeuner schritt von neuem auf den Stier los, ging auf Zehen und Fersen, herausfordernd, wie ein Tänzer im Ballsaal, und die roten Schäfte der Banderillas zuckten im Takt seiner Schritte. Der Stier beobachtete ihn, jetzt nicht fixiert, verfolgte ihn, wartete aber, bis er so nah war, dass er sicher war, ihn zu kriegen, die Hörner in ihn hineinzukriegen. Als Fuentes vorwärts schritt, griff der Stier an. Fuentes lief ungefähr einen Viertelkreis, als der Stier angriff, und als er rückwärts laufend vorbeikam, stoppte er, schwang sich vorwärts, hob sich auf den Zehen mit ausgestreckten Armen und stieß, als der Stier ihn verfehlte, die Banderillas senkrecht in die Masse der festen großen Schultermuskeln hinein. Die Menge raste. »Der Junge wird nicht lange bei dieser Nachtarbeit bleiben«, sagte Retanas Mann zu Zurito. »Er ist gut«, sagte Zurito. »Sieh ihn mal jetzt an!« Sie sahen ihm zu. Fuentes stand mit dem Rücken gegen die Barrera. Zwei Mann der Quadrilla standen hinter ihm, bereit, ihre Capas über die Einzäunung zu schlagen, um den Stier abzulenken. Der Stier stand da, mit heraushängender Zunge und schwer wogendem Rumpf, und beobachtete den Zigeuner. Jetzt glaubte er, ihn zu haben, gegen die roten Planken zurückgedrängt, nur noch um einen kurzen Ausfall entfernt. Der Stier beobachtete ihn. Der Zigeuner bog sich hinten über und nahm die Arme zurück. Die Banderillas waren auf den Stier gerichtet. Er rief den Stier an, stampfte mit dem Fuß. Der Stier war misstrauisch. Er wollte den Mann. Nicht noch mehr Widerhaken in die Schulter. Fuentes ging ein bisschen näher an den Stier heran, bog sich zurück und rief ihn wieder an. Jemand in der Menge stieß einen Warnungsschrei aus. »Er ist zu verflucht nah«, sagte Zurito. »Pass auf«, sagte Retanas Mann. Fuentes lehnte sich zurück, reizte den Stier mit den Banderillas und sprang dann, beide Füße in der Luft. Als er sprang, ging der Schwanz des Stiers hoch und er griff an. Fuentes landete auf den Zehenspitzen, die Arme gerade ausgestreckt, den ganzen Körper vorwärts gewölbt und stieß die Schäfte senkrecht hinein, als er seinen Körper aus der Stoßweite des rechten Horns brachte. Der Stier krachte in die Barrera, wo die schlagenden Capas, als er den Mann aus den Augen verlor, seinen Blick auf sich gezogen hatten. Der Zigeuner lief an der Barrera entlang auf Manuel zu und nahm den Beifall der Menge entgegen. Seine Jacke war aufgeschlitzt, wo sie nicht ganz der Spitze des Horns entgangen war. Er war glücklich darüber und zeigte sie den Zuschauern. Er machte die Runde um die Arena. Zurito sah ihn vorbeikommen, lächeln und auf seine Jacke zeigen. Er lächelte. Ein anderer stieß das letzte Paar Banderillas hinein. Kein Mensch beachtete es. Retanas Mann steckte einen Stab in das rote Tuch einer Muleta, wickelte das Tuch darüber und reichte sie Manuel über die Barrera. Er griff in den ledernen Degenkasten, nahm einen Degen heraus, fasste ihn an der ledernen Scheide und reichte ihn Manuel über die Einzäunung. Manuel zog die Klinge an dem roten Griff heraus und die Scheide fiel schlaff zu Boden. Er blickte Zurito an. Der mächtige Mann sah, dass er schwitzte. »Jetzt kriegst du ihn, mein Junge«, sagte Zurito. Manuel nickte. »Er ist in der richtigen Verfassung«, sagte Zurito. »Genau wie du ihn brauchst«, versicherte Retanas Mann. Manuel nickte. Der Trompeter hoch unter dem Dach blies zum Schlussakt, und Manuel schritt quer durch die Arena, wo in einer der dunklen Logen der Präsident sein musste. In der ersten Sitzreihe nahm der Ersatzkritiker des Heraldo einen langen Schluck warmen Sekt zu sich. Er fand, dass es sich nicht lohne, eine fortlaufende Geschichte zu schreiben und dass er seinen Bericht über die Corrida nachher im Büro schreiben könne. Was zum Teufel war's denn schon? Nur eine Nachtvorstellung. Wenn ihm irgendetwas entging, würde es den Morgenblättern entnehmen können. Er trank noch einen Schluck von dem Sekt. Um 12 Uhr hatte er eine Verabredung bei Maxim. Was waren denn diese Stierkämpfer überhaupt schon groß? Jungens und Strolche, ein Haufen Strolche! Er steckte sein Notizbuch in die Tasche und sah zu Manuel hinüber, der einsam in der Arena stand und mit seinem Hut zu einer Loge hinaufgrüßte, die er hoch oben im Dunkel der Plaza gar nicht sehen konnte. Mitten in der Arena stand der Stier, ruhig und sah ins Leere. »Herr Präsident, ich dezidiere diesen Stier Ihnen und dem Publikum von Madrid, dem klügsten und großmütigsten der Welt«, sagte Manuel. Es war die stehende Formel. Er sagte sie ganz her. Es war für den Nachtgebrauch ein bisschen lang. Er verneigte sich gegen das Dunkel, richtete sich auf, warf seinen Hut über die Schulter und die Muletta in der linken, den Degen in der rechten Hand, schritt er hinaus, dem Stier entgegen. Manuel ging dem Stier entgegen. Der Stier sah ihn an. Seine Augen bewegten sich flink. Manuel fiel die Art auf, wie die Banderillas von der linken Schulter herabhingen, und er nahm den steten Blutschimmer von Zuritos Piken wahr. Er sah, wie die Füße des Stiers standen. Während er vorwärts schritt und die Muleta in der linken, den Degen in der rechten Hand hielt, beobachtete er die Füße des Stiers. Der Stier konnte nicht angreifen, bevor er die Füße zusammenschloss. Jetzt stand er träge und breitbeinig da. Manuel ging auf ihn zu und beobachtete seine Füße. Dies war in Ordnung. Das konnte er schaffen. Er musste sehen, den Kopf des Stiers herunterzukriegen, so dass er hinter den Hörnern hineinstechen und ihn töten konnte. Er dachte weder an den Degen noch an das Töten des Stiers. Er dachte immer nur an eine Sache auf einmal. Dennoch lastete das Kommende auf ihm. Während er vorwärts ging und die Füße des Stiers beobachtete, sah er nacheinander seine Augen, sein feuchtes Maul und die weite Spanne seiner vorwärts gerichteten Hörner. Der Stier hatte helle Ringe um die Augen. Seine Augen beobachteten Manuel. Er spürte den Kleinen da, mit dem weißen Gesicht, würde er kriegen. Während er jetzt stillstand und das rote Tuch der Muleta mit dem Degen ausbreitete, indem er die Spitze in das Tuch stach, so dass der Degen, den er jetzt in der linken hielt, das rote Tuch wie ein Bootsklüver spreizte, nahm Manuel die Spitzen seiner Hörner wahr. Das eine war durch den Anprall gegen die Barrera abgesplittert, das andere war scharf wie ein Stachelschweinskiel. Manuel nahm, während er die Muleta ausbreitete, wahr, dass die weiße Wurzel des Horns rot gefärbt war. Während er all dies wahrnahm, ließ er die Füße des Stiers nicht aus den Augen. Der Stier beobachtete Manuel, unausgesetzt. »Jetzt ist er in der Defensive«, dachte Manuel. »Er spart sich auf. Davon muss ich ihn abbringen. Der Kopf muss runter. Immer den Kopf runterkriegen. Zurito hatte seinen Kopf schon einmal unten, aber jetzt ist er wieder hoch. Er wird anfangen zu bluten, wenn ich ihn zum Losgehen zwinge. und das wird ihn runterbringen. Er hielt die Muleta, spreizte sie mit dem Degen in seiner linken Hand vor sich auseinander und rief den Stier an. Der Stier sah ihn an. Er lehnte sich herausfordernd zurück und schüttelte das auseinandergebreitete Tuch. Der Stier sah die Muleta, ein leuchtendes Scharlachrot unter dem Bogenlicht. Die Beine des Stiers strafften sich. Da kommt er. Manuel machte eine Wendung, als der Stier kam, und hob die Muleta, so dass sie über die Hörner des Stiers und über seinen breiten Rücken vom Kopf bis zum Schwanz hinwegfegte. Der Stier hatte seinen Angriff glatt in die Luft gemacht. Manuel hatte sich nicht gerührt. Am Schluss der Pase drehte der Stier wie eine um die Ecke biegende Katze und stand Manuel gegenüber. Er war wieder in der Offensive. Seine Schwere war weg. Manuel nahm das frische Blut wahr, das auf der schwarzen Flanke glänzte und am Bein des Stiers heruntertropfte. Er zog den Degen aus der Muleta und hielt ihn in der rechten Hand. Er hielt die Muleta tief gesenkt in der linken, lehnte sich nach links hinüber und rief den Stier an. Die Beine des Stiers strafften sich. Seine Augen waren auf die Muleta gerichtet. »Da kommt er«, dachte Manuel. »Juhu!« Er schwang mit dem Angriff herum, fest auf den Füßen. Die Muleta fegte vor dem Stier vorbei. Der Degen folgte der Kurve, ein Lichtpunkt unter den Bogenlampen. Der Stier griff nach Beendigung der Pase Natural von neuem an und Manuel hob die Muleta zu einer Pase de Pecho. Er stand fest. Der Stier streifte seine Brust unter der erhobenen Muleta. Manuel beugte den Kopf nach hinten, um den klappernden Schäften der Banderillas zu entgehen. Der heiße, schwarze Stierkörper streifte seine Brust, als er vorbeistürmte. Zu verdammt nah, dachte Manuel. Zurito, der an der Barrera lehnte, sprach hastig mit dem Zigeuner, der mit einer Kappe auf Manuel zulief. Zurito zog seinen Hut tief ins Gesicht und sah quer hinüber durch die Arena auf Manuel. Manuel stand wieder dem Stier gegenüber. Die Muleta hielt er tief und nach links. Der Stier hatte den Kopf gesenkt, während er die Muleta beobachtete. »Wenn Belmonte das machte, würden die Leute rasen«, sagte Retanas Mann. Zurito sagte nichts. Er beobachtete Manuel in der Mitte der Arena. »Wo hat denn der Chef den Kerl aufgegabelt?«, fragte Retanas Mann. »Im Krankenhaus«, sagte Zurito. »Ha, da wird er verdammt schnell wieder landen«, sagte Retanas Mann. Zurito fuhr ihn an. »Klopft dreimal dagegen«, sagte er und zeigte auf die Barrera. »Hab doch bloß Spaß gemacht, hombre«, sagte Retanas Mann. »Klopf gegen das Holz!« Retanas Mann lehnte sich nach vorn über und klopfte dreimal gegen die Barrera. »Sieh mal die Faena«, sagte Zurito. Draußen in der Mitte der Arena, unter dem Bogenlicht, kniete Manuel vor dem Stier. Und als er die Muleta mit beiden Händen hob, griff der Stier an, Schwanz in der Luft. Manuel schwang seinen Körper aus dem Bereich der Hörner, und als der Stier von neuem angriff, brachte er die Muleta in einem Halbkreis herum, der den Stier in die Knie zwang. »Aber der ist ja ein großer Stierkämpfer«, sagte Retanas Mann. »Nein, das ist er nicht«, sagte Zurito. Manuel stand auf und nahm die Muleta in der linken Hand, den Degen in der rechten, den Beifall auf der dunklen Plaza entgegen. Der Stier hatte sich aus der Knielage hochgestemmt und stand mit hängendem Kopf wartend da. Zurito sprach mit zwei anderen Jungen der Kadrilla und sie liefen hinaus und stellten sich mit ihren Tapas hinter Manuel. Jetzt standen vier Mann hinter ihm. Hernandez war ihm gefolgt, gleich als er mit der Muleta begonnen hatte. Fuentes stand beobachtend da und hielt die Kappa gegen seinen Körper, groß, gelassen, beobachtend, trägäugig. Jetzt kamen die zwei heran. Hernandez gab ihnen einen Wink, sich zu beiden Seiten aufzustellen. Manuel stand allein dem Stier gegenüber. Manuel winkte den Männern mit den Kappas ab. Als sie behutsam zurücktraten, sahen sie, dass sein Gesicht weiß war und schwitzte. Wussten sie wirklich nicht, dass sie sich zurückzuhalten hatten? Wollten sie den Blick des Stiers mit den Kappas auf sich lenken, nachdem er bereits fixiert und so weit war? Er hatte genug im Kopf, auch ohne solche Scherze. Der Stier stand da, die Füße im Quadrat, und sah die Muleta an. Manuel raffte die Muleta in der linken Hand zusammen. Die Augen des Stiers beobachteten es. Sein Körper ruhte schwer auf den Füßen. Er hielt den Kopf tief, aber nicht zu tief. Manuel hob die Muleta gegen ihn. Der Stier bewegte sich nicht. Nur seine Augen beobachteten. »Der ist ganz aus Blei«, dachte Manuel. »Er ist wie ein Klotz. Er ist gestellt. Der ist reif.« Er dachte in Stierkampf ausdrücken. Manchmal hatte er einen Gedanken und der besondere Fachausdruck fiel ihm nicht ein und er konnte den Gedanken nicht verwirklichen. Sein Instinkt und sein Können arbeiteten automatisch, aber sein Verstand arbeitete langsam und in Worten. Er wusste alles über Stiere. Er brauchte sich nichts dabei zu überlegen. Er tat einfach das Richtige. Seine Augen bemerkten etwas und sein Körper führte ohne Nachdenken die richtigen Maßnahmen aus. Wenn er darüber nachdachte, war es auch schon aus mit ihm. Jetzt, dem Stier gegenüber, war er sich vieler Dinge gleichzeitig bewusst. Da waren die Hörner, das eine abgesplittert, das andere glatt und scharf, die Notwendigkeit, sich im Profil gegen das linke Horn zu stellen, sich kurz und gerade vorwärts zu schleudern, die Muleta zu senken, sodass der Stier ihr folgen würde, jenseits der Hörner hineinzustoßen und den Degen vollständig in ein kleines Fleckchen zu senken, das ungefähr die Größe eines 5-Pesetenstücks hatte, genau hinter dem Nacken, zwischen den scharfen Schultergrat des Stiers. All das musste er machen und sich dann aus den Hörnern lösen. Er war sich bewusst, dass er all das zu tun hatte. Aber sein einziger Gedanke war in Worten «Corto e direccio». Corto e direccio, dachte er und raffte die Muleta zusammen. Kurz und gerade. Corto e direccio. Er zog den Degen aus der Muleta, visierte das geborstene linke Horn an, ließ die Muleta über seinen Körper fallen, sodass seine rechte Hand mit dem Degen in Augenhöhe das Kreuzeszeichen machte und indem er sich auf den Zehen hob, zielte er mit der sich senkenden Degenklinge nach dem Fleck hoch zwischen den Schultern des Stiers. Corto e direccio warf er sich auf den Stier. Es gab einen Stoß, und er spürte, wie er in die Luft flog. Er drückte auf den Degen, als er empor- und hinübergeschleudert wurde, und er schnellte ihm aus der Hand. Manuel schlug auf die Erde auf, und der Stier stand über ihm. Er stieß, auf der Erde liegend, mit seinen leicht beschuhten Füßen nach dem Maul des Stiers. Stoßen, stoßen! Der Stier auf ihn los, verfehlt ihn in der Erregung, bumst mit dem Kopf in ihn, bohrt seine Hörner in den Sand. Manuel stieß wie ein Mann, der einen Ball in der Luft halten will, und hielt so den Stier davon ab, direkt in ihn hineinzustoßen. Manuel fühlte im Rücken den Wind der gegen den Stier geschwenkten Kappas, und dann war der Stier weg, in einem wilden Satz über ihn hinweg, dunkel, während sein Bauch über ihn hinwegging, nicht einmal getreten worden. Manuel stand auf und hob die Muleta auf. Fuentes reichte ihm den Degen. Er war verbogen, wo er das Schulterblatt getroffen hatte. Manuel bog ihn überm Knie gerade und rannte auf den Stier zu, der jetzt neben einem der toten Pferde stand. Beim Laufen flatterte seine unter der Achselhöhle aufgeschlitzte Jacke. »Hol ihn da weg!« rief er dem Zigeuner zu. Der Stier hatte das Blut des toten Pferdes gerochen und schlitzte mit seinen Hörnern die Zeltbahn auf. Er griff Fuentes Kappe an. Ein Stück Zeltbahn hing von seinem abgesplitterten Horn herunter und die Menge lachte. Draußen in der Arena warf er den Kopf hin und her, um die Zeltbahn loszuwerden. Hernandez lief von hinten an ihn heran, packte ein Ende der Zeltbahn und hob sie sauber von dem Horn ab. Der Stier folgte ihm in einem halben Angriff und stand still. Wieder war er in der Defensive. Manuel ging mit Degen und Muleta ihm entgegen. Manuel schwenkte die Muleta vor ihm. Der Stier wollte nicht angreifen. Manuel näherte sich dem Stier, visierte längs der geneigten Degenklinge. Der Stier war reglos, wie tot auf den Füßen, zu einem neuen Angriff unfähig. Manuel hob sich auf den Zehenspitzen, visierte längs des Stahls und stieß zu. Wieder gab es den gleichen Stoß, und er fühlte sich wie im Sturm rückwärts getragen, um dann hart auf dem Sand aufzuschlagen. Diesmal hatte er keine Gelegenheit zum Stoßen. Der Stier stand direkt über ihm. Manuel lag wie tot da, den Kopf in den Armen, und der Stier stieß auf ihn los, stieß ihm in den Rücken, stieß sein Gesicht in den Sand. Er fühlte, wie das Horn zwischen seinen gefalteten Armen in den Sand ging. Der Stier traf ihn ins Kreuz. Sein Gesicht bohrte sich in den Sand. Das Horn stieß durch seinen Ärmel und der Stier fetzte ihn ab. Manuel wurde beiseite geschleudert und der Stier folgte den Kapas. Manuel stand auf, fand Degen und Muleta, prüfte die Degenspitze mit dem Daumen und lief dann hinüber zur Barrera nach einem neuen Degen. Retanas Mann reichte ihm den Degen über den Rand der Barrera. »Wisch dein Gesicht ab«, sagte er. Manuel wischte sich, während er von neuem auf den Stier zurannte, sein blutiges Gesicht mit dem Taschentuch ab. Zurito hatte er nicht gesehen. Wo war Zurito? Die Kadrilla hatte sich vor dem Stier zurückgezogen und wartete mit ihren Kappas. Der Stier stand nach dieser Aktion wieder schwerfällig und träge da. Manuel ging ihm mit der Muleta entgegen. Er blieb stehen und schüttelte sie. Der Stier reagierte nicht. Er schwenkte sie nach rechts und links, links und rechts vor dem Maul des Stiers. Die Augen des Stiers beobachteten sie und folgten dem Schwung, aber er wollte nicht angreifen. Er wartete auf Manuel. Manuel war beunruhigt. Man konnte nichts tun, als hineinstechen. Corto in direzzo! Er visierte ganz dicht am Stier, kreuzte die Muleta vor seinem Körper und griff an. Während er den Degen hineinstieß, warf er seinen Körper nach links, um dem Horn auszuweichen. Der Stier stürmte an ihm vorbei und der Degen flog in die Luft, glitzerte im Licht der Bogenlampen und fiel mit rot gefärbtem Griff in den Sand. Manuel lief hinüber, hob ihn auf. Er war verbogen und er bog ihn über seinem Knie gerade. Als er auf den Stier losrannte, der wieder fixiert war, kam ein Hernandez vorbei, der mit seiner Kappa dastand. »Der ist ja nichts als Knochen«, sagte der Junge ermutigend. Manuel nickte und wischte sich sein Gesicht ab. Er steckte das blutige Schnupftuch in die Tasche. Da war der Stier. Er stand jetzt dicht an der Barrera. Der Teufel hole ihn! Vielleicht war er aus lauter Knochen! Vielleicht gab es keine Stelle, wo der Degen hineingehen konnte. Verflucht! Ob da keine war! Er würde es ihnen zeigen. Er versuchte eine Base mit der Muleta und der Stier rührte sich nicht. Manuel schlug die Muleta vor dem Stier hin und her. Es half nichts. Er raffte die Muleta zusammen, zog den Degen hervor, visierte und stieß ihn in den Stier. Er fühlte, wie der Degen sich bog, als er ihn hineintrieb und sein Gewicht darauf legte, und dann schoss er hoch in die Luft und sich überschlagend in die Menge. Manuel hatte sich, während der Degen emporschnellte, in Sicherheit gebracht. Die ersten Kissen, die aus dem Dunkel heruntergeworfen wurden, verfehlten ihn. Dann schlug ihm eines ins Gesicht, in sein blutiges Gesicht, das zur Menge emporsah. Jetzt regneten sie nur so herab, sprenkelten den Sand. Jemand warf ganz aus der Nähe eine leere Sektflasche. Sie traf Manuels Fuß. Er stand da und beobachtete das Dunkel, aus dem die Gegenstände kamen. Dann flitzte irgendetwas durch die Luft und schlug neben ihm zu Boden. Manuel bückte sich und hob es auf. Es war sein Degen. Er bog ihn über seinem Knie gerade und gestikulierte damit zur Menge hinauf. »Danke«, sagte er, »danke.« »Himmel, diese dreckigen Scheißkerle, diese dreckigen, lausigen Scheißkerle!« Er stieß beim Rennen gegen ein Kissen. Da war der Stier. Genau wie vorher. »Na schön, du dreckiger, lausiger Scheißkerl!« Manuel schwenkte die Muleta vor dem schwarzen Maul des Stiers. Nichts geschah. »Du willst nicht!« »Gut!« Er trat ganz nahe und rammte die scharfe Spitze der Muleta in das feuchte Maul des Stiers. Während er zurücksprang, war der Stier bereits über ihm, und als er über ein Kissen stolperte, fühlte er, wie sich das Horn in ihn in seine Seite bohrte. Er packte das Horn mit beiden Händen und ritt rückwärts, während er sich krampfhaft festhielt. Der Stier warf ihn und er kam klar. Er lag still. Es war alles in Ordnung. Der Stier war weg. Er stand hustend auf. Er fühlte sich zerbrochen und erledigt. »Diese dreckigen Scheißkerle! Gib mir meine Degen!« schrie er. »Gib mir mein Zeugs!« Fuentes kam mit der Muleta und dem Degen auf ihn zu. Hernandez legte den Arm um ihn. »Geh ins Verbandszimmer, Mensch«, sagte er, »sei doch nicht völlig verrückt. Lass mich los, sagte Manuel. Teufel nochmal, lass mich los! Er wand sich los. Hernandez zuckte die Achseln. Manuel lief auf den Stier zu. Da stand er, der Stier, schwerfällig und wie festgerammelt. Schön, du Vieh! Manuel zog den Degen aus der Muleta, visierte mit derselben Bewegung und warf sich auf den Stier. Er fühlte, wie der Degen ganz hineinging, bis zum Stichblatt. Seine vier Finger und der Daumen drangen in den Stier ein. Das Blut lief warm über seine Knöchel und er war über dem Stier. Der Stier taumelte, während er auf ihm lag und schien zusammenzusacken. Dann stand er außer Stoßweite. Er blickte auf den Stier, als dieser sich langsam hinüber auf die Seite legte und dann plötzlich vier Füße in der Luft. Dann gestikulierte er zur Menge hinauf, die Hand warm vom Stierblut. »Schon recht, ihr Scheißkerle!« Er wollte etwas sagen, aber er begann zu husten. Es war heiß und zum Ersticken. Er suchte auf der Erde nach seinem Muleta. Er musste zu dem Präsidenten hinübergehen und salutieren. »Zum Teufel mit dem Präsidenten!« Er setzte sich hin und sah auf etwas. Es war der Stier, seine vier Füße in der Luft, dicke, heraushängende Zunge. Irgendwas krabbelte auf seinem Bauch herum und unter seinen Beinen, krabbelte, wo die Haare dünn waren. »Toter Stier!« »Zum Teufel mit dem Stier! Zum Teufel mit der ganzen Bande!« Er versuchte, auf die Beine zu kommen und begann zu husten. Er setzte sich hustend wieder hin. Jemand kam und zog ihn hoch. Man trug ihn durch die Arena ins Verbandszimmer. Sie rannten mit ihm über den Sand, wurden an der Barrera von den hereinkommenden Maultieren aufgehalten. Dann ging es unter den dunklen Gang hindurch. Die Männer ächzten, während sie ihn die Treppe hinauftrugen, und dann legten sie ihn hin. Der Doktor und zwei Männer in Weiß warteten auf ihn. Sie legten ihn auf den Tisch. Man schnitt ihm das Hemd herunter. Manuel war müde. Seine ganze Brust fühlte sich innen wie Feuer an. Er begann zu husten, und man hielt ihm etwas vor den Mund. Alle waren sehr geschäftig. Das elektrische Licht blendete seine Augen. Er schloss die Augen. Er hörte jemand sehr schweren Schritts die Treppe heraufkommen. Dann hörte er nichts mehr. Dann hörte er weit entfernt ein Geräusch. Das war die Menge. Nun, seinen zweiten Stier musste jemand anderes töten. Man hatte sein ganzes Hemd weggeschnitten. Der Doktor lächelte ihm zu. Da stand Retana. »Hallo?« »Retana«, sagte Manuel. Er konnte seine Stimme nicht hören. Retana lächelte ihn an und sagte etwas. Manuel konnte es nicht hören. Zurito stand neben dem Tisch und beugte sich über ihn, während der Arzt arbeitete. Er war in seinem Picador-Kostüm, ohne Hut. Zurito sagte etwas zu ihm. Manuel konnte es nicht hören. Zurito sprach mit Retana. Einer der Männer in Weiß lächelte und reichte Retana eine Schere. Retana gab sie Zurito. Zurito sagte etwas zu Manuel. Er konnte es nicht hören. Zum Teufel mit diesem Operationstisch. Er hatte schon auf vielen Operationstischen gelegen. Er starb nicht. Ein Priester würde da sein, wenn er starb. Zurito sagte etwas zu ihm und hielt die Schere in die Höhe. Das war es. Sie wollten ihm die Coletta abschneiden. Sie wollten ihm sein Zöpfchen abschneiden. Manuel setzte sich auf dem Operationstisch auf. Der Doktor trat ärgerlich zurück. Irgendwer packte ihn und hielt ihn fest. »Das kannst du doch nicht tun, Manos«, sagte er. Plötzlich hörte er laut und vernehmlich Zuritos Stimme. »Nur keine Bange«, sagte Zurito. »Ich will ja gar nicht. Ich habe ja nur Spaß gemacht.« »Ich war in guter Form«, sagte Manuel. Ich hatte kein Glück. Das war das Ganze. Manuel legte sich zurück. Man breitete etwas über sein Gesicht. Es war ganz vertraut. Er atmete tief ein. Er war sehr müde. Er war sehr, sehr müde. Man nahm das Ding von seinem Gesicht. »Ich war in guter Form«, sagte Manuel schwach. »Ich war in glänzender Form.« Ritana sah Zurito an und ging auf die Tür zu. »Ich bleibe hier, bei ihm«, sagte Zurito. Ritana zuckte die Achseln. Manuel öffnete die Augen und sah Zurito an. »War ich nicht wirklich in guter Form, Manus?«, fragte er, um Zustimmung bittend. »Doch«, sagte Zurito, »in glänzender Form.« Der Assistent des Arztes legte Manuel die Maske übers Gesicht und er atmete tief ein. Zurito stand unbeholfen daneben und sah zu.